Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. Nun, ich weiß nicht, was jetzt geschehen wird. Es liegen ein paar schwierige Tage vor uns. Aber das macht mir jetzt nichts aus. Denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Ich bin unbesorgt. Wie jeder andere würde auch ich gerne lange leben. Ein langes Leben hat seinen Wert. Aber das spielt für mich jetzt keine Rolle. Dr. Martin Luther King Jr. am 3. April 1968 in Memphis, einen Tag vor seiner Ermordung. Als die Kugel des Attentäters Martin Luther King traf und ihn sofort tötete, verlor das schwarze Amerika seinen prominentesten und begabtesten Führer. Amerika verlor eine seiner wichtigsten moralischen Instanzen. Die Welt verlor einen Warner, einen Prediger der Gewaltlosigkeit, der mit seinen Reden und Aktionen nicht nur gegen den Rassismus, sondern auch gegen den unkontrollierten Kapitalismus, gegen Militarismus und Intoleranz kämpfte. Einige biografische Daten. Martin Luther King Jr. wurde am 15. Januar 1929 in Atlanta, Georgia, geboren. Sein Vater, Pfarrer an der Ebenezer Baptist Church, gehörte zum wohlhabenden Mittelstand der Stadt. Der hochbegabte King entschloss sich, nach der Schulzeit Pfarrer zu werden wie sein Vater, studierte zunächst Theologie und promovierte in Boston. Während seines Studiums lernte er Coretta Scott kennen, eine Musikstudentin, die Sängerin werden wollte. Sie entschied sich gegen ihre Karriere, für King und ein Leben als Pfarrersfrau. Nach der Hochzeit 1953 organisierte Coretta das Leben der Familie, kümmerte sich um die Mitglieder der Pfarrgemeinde, unterstützte King in allen seinen Aktionen und war auch selbst ein wichtiges Mitglied der Bürgerrechtsbewegung. In Montgomery, Alabama, trat King seine erste Stelle als Pfarrer an. Am 1. Dezember 1955 geschah in Montgomery etwas, das die kleine Stadt auf die Bühne, wenn nicht der Welt, so zumindest der amerikanischen Geschichte katapultierte. Etwas, das das Leben der afroamerikanischen Bevölkerung verändern sollte. Etwas, das Martin Luther King zum Führer und Sprecher der Schwarzen in Amerika machte und darüber hinaus zu einem der bekanntesten Männer seiner Zeit. One day, a lady by the name of Rosa Parks decided that she wasn't going to take it any longer. She stayed on a bus seat. Am 1. Dezember 1955 saß die 42-jährige Näherin Rosa Parks müde im Bus auf dem Heimweg von ihrer Arbeit. Sie saß auf einem der Plätze, die für Schwarze vorgesehen waren. Als der Bus sich immer mehr füllte, forderte der Busfahrer Rosa Parks auf, ihren Platz für einen Weißen zu räumen. Und Rosa Parks blieb sitzen. Schwarz zu sein im Amerika des Jahres 1955 bedeutete, ein Bürger zweiter oder sogar dritter Klasse zu sein. Die amerikanische Version der Apartheid hieß Segregation. Das Motto der Segregation lautete getrennt, aber gleich. Das bedeutete zum Beispiel, es gab Schulen für Schwarze und Schulen für Weiße. Theoretisch sollten alle Schüler dadurch die gleichen Möglichkeiten haben. In der Praxis war es natürlich so, dass die Schulen für Schwarze chronisch unterfinanziert waren, nicht die gleiche Ausstattung besaßen und die schwarzen Lehrer wurden schlechter bezahlt. Überall gab es Schilder mit der Aufschrift »Nur für Weiße«. Segregation im Bus bedeutete, der hintere Teil war für die Schwarzen bestimmt, vorne durften die Weißen sitzen. Vorne musste man aber auch bezahlen. Also vorne zahlen, dann raus aus dem Bus, zur hinteren Tür rennen und dort einsteigen, wenn der Fahrer so lange gewartet hatte. Oft kam es aber vor, dass ein Schwarzer vorne bezahlte und bevor er dann hinten einsteigen konnte, schloss der Busfahrer die Türen und fuhr einfach los. In der Bahnhofshalle war das Restaurant natürlich nur für Weiße. Gar nicht zu sprechen von den Sanitäranlagen. Öffentliche Trinkbrunnen waren selbstredend streng getrennt. Und selbstverständlich war es Schwarzen nicht erlaubt, mit Weißen ins Schwimmbad zu gehen, ins Kino, ins Theater. Coretta Scott King schrieb in ihrer Biografie: Es war, als hätten die Schwarzen eine ansteckende Krankheit. Und doch arbeiteten wir in den Häusern der Weißen, bereiteten ihr Essen, stillten ihre Kinder und waren im häuslichen Bereich engstens mit ihnen verbunden. Die Schwarzen sollten zu einer minderwertigen Rasse abgestempelt, sollten nicht nur zu Sklaven, sondern zu weniger als Menschen degradiert werden. Ungeachtet ihrer Stellung oder ihrer Erziehung wurden Schwarze nie mit Mister oder irgendeinem anderen Titel angeredet, sondern Boy oder Girl gerufen, selbst wenn sie alt und grau waren. Sie hatten Yes, Sir und Yes, Ma'am zu sagen, selbst zu weißen Teenagern. Alles zielte bewusst darauf ab, unserem Volk Unterwürfigkeit einzuflößen. Leider gelang es den Weißen viele Jahre lang nur allzu gut. People go. Am 1. Dezember 1955 hatte Rosa Parks es satt und blieb sitzen. Natürlich wurde sie sofort verhaftet. Eine Organisation der Schwarzen beschloss, diesmal nicht still zu bleiben und das Unrecht hinzunehmen, wie schon so oft. Diesmal wollten sich die Schwarzen wehren. Martin Luther King, der Pfarrer der Dexterkirche in Montgomery, wurde zum Sprecher eines Ausschusses gewählt, der die Aktionen des gewaltlosen Widerstands koordinierte und mit den weißen Behörden über Verbesserungen verhandeln sollte. Am Abend des 2. Dezember, einem Freitag, fand in der völlig überfüllten Kirche eine Veranstaltung statt, bei der King sprach. Es kommt ein Zeitpunkt, an dem die Leute genug haben. Wir sind heute Abend hier versammelt, um denen, die uns so lange misshandelten, zu sagen, dass wir genug haben. Genug davon, segregiert und erniedrigt zu sein. Genug davon, herumgestoßen und brutal unterdrückt zu werden. Wir haben keine andere Möglichkeit. Wir müssen protestieren. Der nächste Werktag war Montag, der 5. Dezember, der erste Tag des Protestes. Nahezu alle Schwarzen in Montgomery boykottierten die Busse. Sie gingen zu Fuß, fuhren per Anhalter, in Taxis, ritten auf Mauleseln oder saßen in Zweispännern. Das war der Beginn einer Bewegung. 50.000 schwarze Männer und Frauen weigerten sich, mit den städtischen Bussen zu fahren, und wir gingen zusammen, 381 Tage lang. Nach unvorstellbaren 12,5 Monaten des Boykotts konnten die Schwarzen ihre Forderungen, die für heutige Ohren so bescheiden, so selbstverständlich klingen, durchsetzen. Erstens. Die Busunternehmer garantieren höfliche Behandlung. Zweitens. Die Fahrgäste setzen sich in der Reihenfolge, in der sie kommen, die Schwarzen von hinten nach vorn, die Weißen von vorn nach hinten. Drittens. Auf den Linien, die vornehmlich Schwarze benutzen, werden schwarze Busfahrer eingesetzt. Mit dem Busstreik von Montgomery war ein kleiner Schritt getan auf einem Weg, auf dem Martin Luther King und die Bürgerrechtsorganisationen der Schwarzen neben kleinen Erfolgen auch große Niederlagen ertragen mussten. Martin Luther King stand seit diesen Dezembertagen im Licht der Öffentlichkeit. Und er wurde zum Hauptfeind der weißen Rassisten, der Ku Klux Klan-Mitglieder, der amerikanischen Polizei und des FBI. In den Jahren bis zu seinem Tod wurde er immer wieder verhaftet, vor Gericht gestellt, verurteilt. Immer wieder kam es zu Attentatsversuchen gegen King, seine Familie und andere Bürgerrechtler. Zeitsprung. Ab Anfang der 60er Jahre wurde die Bürgerrechtsbewegung getragen von schwarzen und weißen Studenten, die mit Sit-ins gewaltlos demonstrierten. Die Bürgerrechtler setzten sich in Restaurants, in denen Schwarze nicht bedient wurden, und warteten, bis die Polizei sie verhaftete. Auch King beteiligte sich daran. Ein weiterer wichtiger Punkt war es, die Schwarzen zu mobilisieren, sich in Wählerlisten eintragen zu lassen, denn nur dann hatten sie auch das Wahlrecht. Vielfach waren unüberwindlich hohe Hürden aufgebaut, damit Schwarze nicht ihr Recht einforderten und wählen gingen. So musste man in manchen Staaten eine hohe Gebühr bezahlen, um registriert zu werden, und da viele Schwarze nicht wohlhabend waren, konnten sie sich Wahlen nicht leisten. Oder die Großvaterregel. Nur der durfte wählen, dessen Großvater schon registriert gewesen war. Unmöglich für die Schwarzen, deren Großväter in der Regel noch Sklaven gewesen waren. Das Beispiel Birmingham, Alabama. Hier begannen die Proteste der Bürgerrechtler im April 1963. Dies ist die am gründlichsten segregierte Stadt Amerikas. Alle Übel und Ungerechtigkeiten, die Schwarze erleiden können, sind hier in Birmingham versammelt. Täglich gingen Menschen auf die Straße, wurden verhaftet, ins Gefängnis gesperrt, gegen Kaution wieder freigelassen, gingen wieder auf die Straße. Hunderte machten mit. Der Protest wurde verschärft, als sich auch Kinder und Jugendliche den Demonstranten anschlossen. Am 3. Mai 1963 ließ der Polizeichef von Birmingham Hunde auf demonstrierende Kinder hetzen und Wasserwerfer einsetzen, von denen die Kinder einfach umgeworfen wurden. Schreckliche Bilder dieses Exzesses totalitärer Polizeigewalt im Land der Freiheit gingen um die Welt. Der nationale und internationale Druck wurde so groß, dass der Stadtrat von Birmingham schließlich nachgab und die Forderungen der Schwarzen nach Gleichbehandlung in den Bussen und öffentlichen Institutionen erfüllte. Birmingham war ein Erfolg. In vielen anderen Städten des Südens gab es ähnliche Demonstrationen. Das goldene Zeitalter war noch nicht angebrochen, aber Birmingham tat einen frischen, kühnen Schritt der Freiheit entgegen. Aber jeder Erfolg der Bürgerrechtsbewegung wurde relativiert durch die schrecklichen Gewalttaten der Rassisten, die er provozierte. Juni 1963. Mord an dem Bürgerrechtler Medgar Evers. September 1963. Rassisten werfen eine Bombe in eine Sonntagsschule. 4 kleine schwarze Mädchen werden getötet. Viele Kinder werden verletzt. Aber die Bewegung hatte inzwischen weite Teile der Bevölkerung erfasst. Schwarze und Weiße. Im August fanden sich mehr als 250.000 Menschen, darunter 60.000 Weiße, zu einer Demonstration in Washington ein. Der 28. August 1963 war ein heißer Tag. Dicht gedrängt standen die Menschen zusammen, um dem Programm aus Reden und Musiknummern zu folgen. Der letzte Redner war Dr. Martin Luther King. Und er hielt seine berühmteste Rede. Ich sage euch heute, meine Freunde, trotz der Schwierigkeiten von heute und morgen habe ich einen Traum. This nation will rise up. Es ist ein Traum, tief verwurzelt im amerikanischen Traum. Ich habe den Traum, dass diese Nation sich eines Tages erheben wird, um nach der wahren Bedeutung ihres Grundsatzes zu leben. Wir erachten die Wahrheit als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich erschaffen sind. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, ich habe den Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Ich habe einen Traum, dass meine 4 kleinen Kinder eines Tages in einem Land leben, in dem man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Ich habe heute einen Traum. King wurde inzwischen genau vom FBI beobachtet. Sein privates Telefon wurde abgehört. Die Hotelzimmer, die er bei seinen zahlreichen Reisen benutzte, waren verwanzt. Während das FBI King als schlimmsten Staatsfeind ansah, wurde er in der übrigen Welt hoch geehrt. Im Oktober 1964 erhielt King die höchste Auszeichnung, die für politisches Engagement vergeben wird, den Friedensnobelpreis. Ich nehme heute diese Auszeichnung entgegen mit einem festen Glauben an Amerika und einem kühnen Glauben an die Zukunft der Menschheit. Aber dieser Glaube wurde immer mehr erschüttert. Spätestens ab 1966 wurde es immer deutlicher, dass Amerika einen brutalen Krieg in Vietnam führte. Mit katastrophalen Folgen nicht nur dort, sondern auch in der Heimat. Wir leben in einer Nation, die gegenwärtig der größte Lieferant von Gewalt in dieser Welt ist. Gott hat Amerika nicht berufen, sich in einem sinnlosen und ungerechten Krieg zu engagieren wie dem in Vietnam. Wir sind Verbrecher in diesem Krieg. Martin Luther Kings Engagement hatte sich geweitet. Mit der Arbeit für die Bürgerrechte der Schwarzen hatte er begonnen. Die amerikanische Außenpolitik und der Weltfrieden waren sein nächstes Thema geworden. Und in den letzten Monaten seines Lebens beschäftigte ihn eine Frage, die an die ureigensten Interessen der amerikanischen Gesellschaft rührte. Heute bin ich mir im Klaren, dass wir einen Umbau der gesamten Gesellschaft brauchen. Eine Revolution unserer Zielvorstellungen. Unser Volk muss eine radikale Revolution seiner Werte vornehmen. Das FBI arbeitete verstärkt gegen King, mit schmutzigen, rücksichtslosen Aktionen, Hetzkampagnen, verdeckten Agenten, die Gruppen der Bürgerrechtler und Pazifisten gegeneinander hetzten, Sabotage betrieben und Fehlinformationen verbreiteten. King entwarf einen Plan, erneut nach Washington zu ziehen. Diesmal sollten Hunderttausende armer, benachteiligter, unterdrückter Amerikaner demonstrieren, gleich welcher Hautfarbe. The Poor People's Campaign, die Kampagne der armen Leute, sollte die schreiende Ungerechtigkeit ins Bewusstsein der amerikanischen Öffentlichkeit rücken, dass Milliarden Dollar in einem sinnlosen Krieg verpulvert wurden, während zu Hause Menschen Hunger und Not litten. Vor dem Kapitol in Washington sollten die Armen direkt vor den Augen der Abgeordneten in einer Zeltstadt leben und auf ihre Not aufmerksam machen. Viele Politiker in Washington bekamen es mit der Angst zu tun. King war in seinen letzten Jahren radikaler geworden und für Politik, Wirtschaft und Geheimdienste wurde er immer mehr zu einer Gefahr. Anfang April fuhr King nach Memphis, Tennessee, um schwarze Müllarbeiter bei ihrem Streik für bessere Arbeitsbedingungen zu unterstützen. Am 4. April 1968 war er zu einem Abendessen eingeladen. In seinem Hotel machte er sich fertig. Er trat auf den Balkon vor seinem Zimmer. Um 18 Uhr wurde Martin Luther King Jr. von einer Kugel getroffen. Das schwerkalibrige Geschoss zerfetzte sein Gesicht rechts unter der Lippe, zerschmetterte sein Kinn, blieb in den Halswirbeln stecken und zerriss das Rückenmark. King war sofort tot. Er wurde 39 Jahre alt. Ein weißer Mann, James Earl Ray, wurde festgenommen und nach einem Geständnis verurteilt. Obwohl er kurz danach das Geständnis widerrief, obwohl es bei der Polizeiarbeit und im Untersuchungsbericht zahllose Unstimmigkeiten gab und vieles darauf hindeutete, dass King einem Mordkomplott zum Opfer gefallen war, an dem der Geheimdienst beteiligt war, wurden die Hintergründe des Mordes weder von den amerikanischen Medien noch von der amerikanischen Justiz ernsthaft weiterverfolgt. Am 9. April 1968 wurde Martin Luther King in Atlanta beigesetzt. Die Worte auf seinem Grabstein erinnern an seine große Rede, seinen großen Traum, seinen Triumph 5 Jahre zuvor. Endlich frei. Endlich frei. Gott dem Allmächtigen sei Dank. Ich bin endlich frei. Free at last! Free at last! Thank God Almighty! We are free at last!